Schmutz zu jener Zeit, warum wir nicht zu Haus geblieben, in jugendlicher Fröhlichkeit. Die Pflicht zu tun war unser Streben, wir gaben freudig alles her. Wir liebten unser junges Leben, doch Deutschland liebten wir noch mehr. Wir waren frei, wir wollten leben. Für Deutschland haben wir alles gegeben. Wir waren stolz und voller Bestreben, Deutschland, wir haben alles gegeben. Treuen, was uns denn immer noch bewegt, dass wir den Kampf auch jetzt nicht scheuen, bis jede Lüge weggefegt. Wir müssen nun Verfolgung leiden und lieben unsere Freiheit sehr. Wir könnten Hass und Harm vermeiden, doch Deutschland lieben wir zu sehr. Wir wollen frei sein, wir wollen leben. Für Deutschland werden wir alles geben. Wir sind stolz und voller Bestreben. Wir sind stark und stolz. Deutschland, du bist unser Leben. Nichts bewegen, zu klein sei unserer Freunde Schar. So lasst die Herzen euch bewegen und kämpft mit uns, wie es damals war. Dann wird die Lüge überwunden durch Wahrheit, unsere starke Wehr. Dann wird auch unser Volk gesunden und Deutschland lieben alle sehr. Dann sind wir frei, frei und können leben. Für Deutschland werden wir alles geben. Wir werden alles geben. Wir sind stolz und voller Bestreben. Wir sind stark und stolz. Deutschland, in dir wollen wir leben. Deutschland, in dir wollen wir leben. Wir sind stolz und stark. Deutschland, wir werden alles geben. Du